Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Über einen der Filme, die heute ins Kino kommen, ist fast schon genauso viel geredet worden wie in den letzten 40 Jahren über diesen Musiktitel. Herrliche Zeiten heißt der neue Film von Oskar Röhler und er ist entstanden nach einem Buch von Thor Kunkel. Und dieser Thor Kunkel hat allerdings auch erst nachdem er das Buch geschrieben hat, unter anderem Wahlplakate für die AfD verantwortet und er hat sich in öffentlichen Kommentaren, also konkret auf seiner Facebook-Seite und bei Twitter rechtspopulistisch geäußert, was unter anderem auch zur Folge hat, dass, glaube ich, jetzt im Nachspann nur noch steht, nach einer Idee von Thor Kunkel. In dem Fall musste Oskar Röhler sich immer wieder in den letzten Wochen, Monaten, muss man fast sagen, dafür rechtfertigen, dass er diesen Film so überhaupt gedreht hat. Nun können alle gucken, ob er das zurecht gemacht hat oder nicht, denn heute kommt Herrliche Zeiten ins Kino. Und das ist einer der beiden Filme, die uns Anke Lewicke heute vorstellt. Frau Lewicke, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Sie haben ihn ja nun gesehen. Haben Sie in diesem Film, also im Endergebnis jetzt, tatsächlich rechtspopulistische Tendenzen entdeckt? Nee, ich habe kein verächtliches Menschenbild entdeckt, keine rechtsradikalen Ideologien. Und ich meine, Oskar Röhler hat die Filmrechte ja gekauft, bevor das alles losging. Und es dauert ja auch immer unheimlich lange, bis man so einen Film realisiert, bis man die Rechte hat. Also das und diese ganze Diskussion, ich finde sie eigentlich schon notwendig, dass sie geführt wird, weil wir ja auch einfach vorsichtig sein müssen und dass das auch hinterfragt wird, was da gefördert wird und ob alle davon wussten. Und das finde ich schon eigentlich eine ganz interessante Debatte. Aber wenn ich mir jetzt die Filmografie von Oskar Röhler anschaue, die ja schön überdreht ist, der ja auch immer den Exzess sucht, so die Überschreitung, dann kann ich schon verstehen, was ihn an diesem Romanstoff interessiert hat, weil das ist ja eine Variation des Herr- und Knecht-Themas. Und bei Oskar Röhler geht es ja immer um Machtverhältnisse zwischen Menschen, um sexuelle Ausbeutung. Und hier haben wir ja den Schönheitschirurgen, der wirklich wunderbar gespielt wird von Oliver Masucci, der wirklich sich nur noch über seine Luxusgüter definiert. Dann haben wir Katja Riemann als seine Ehefrau ebenfalls zu da niederknien, wie sie so diese depressive Frau spielt, die eigentlich sich vom Reichtum erstickt fühlt und die dann aber noch so Gartenarchitektin sein möchte, damit sie so ein bisschen kreativ ist. Und dann kommt dieser Butler eben da rein und der hat sowas sehr Perfides in seiner Unterwürfigkeit und der will denen ja beibringen eigentlich, was es heißt, Herr zu sein, deshalb herrliche Zeiten. Und das Interessante ist, dass dieser Butler aber schon immer ein Bewusstsein für seine Knechtschaft in Anführungsstrichen hat und deshalb weiß man, dass er einen Plan hat, der mindestens so perfide ist wie seine untergebene Stimme. Natürlich ist Oskar Röhler viel gefragt worden nach der Vorlage und warum er das gemacht hat. Das hat er dann schon auch mehr oder weniger beantwortet. Aber er redet eigentlich viel lieber über den Film selber und warum er den gemacht hat. Und dazu hat er Folgendes gesagt. Ich würde niemals mir so ein Sozialdrama als Stoff aussuchen. Die Herausforderung ist ja, so ein kleines Meisterstück zu liefern in Sachen Inszenierung, in Sachen Komik, in Sachen Weltsicht und da ganz partikular für mich dann auch immer den absurden Aspekt des Daseins von so einer Gesellschaftsform einfach auch aufzuzeigen, wie das die großen Meister früher auch gemacht haben. Chabrol, Buñuel, wie das die Coen Brothers heute machen, wie das Lynch gemacht hat. Den eifere ich natürlich nach. Also Frau Lewicke, unter krankhafter Bescheidenheit leidet Oskar Röhler nicht. Warum kriege ich noch zusammen die Lynch, David Lynch, die Coen-Brüder, Claude Chabrol, irgendwann habe ich noch vergessen. Stecken die alle oder einer von denen tatsächlich in diesem Film? Nein, leider nicht. Und ich meine, dieser Gesellschaftssatire, das ist ja so angelegt, da geht wirklich viel zu schnell die Luft raus, was ich schade finde. Und wenn man satirisch sein will, dann muss man ja wissen, wen man angreift. Also eigentlich im Grunde Stellung beziehen. Und das macht man nicht. Man versteht ganz schnell, er will sich über die Neureichen lustig machen. Da kann man an Chabrol und Bourgeoisie denken. Klar, aber ich meine, daraus entwickelt sich überhaupt gar keine politische Dimension. Ja, das Lindschafte, diese Villa, wie die gefilmt ist, das ist alles knallig und bunt und schrill. Da hat man sich auch schnell satt gesehen. Und dann, ja, die Überschreitung. Dann gibt es da diesen Nachbarn, das ist ein arabischer Prinz und er macht dann so richtig Orgien, so wie in Rom. Und aber das ist alles so, ja, ich kann schon einfach sagen, Oskar Röhler ist als Regisseur so ein bisschen faul geworden. Also die Dekadenz kann man da gar nicht erkennen. Und das finde ich eigentlich schade, weil Oskar Röhler ja mal in seinen Anfängen wirklich ein Regisseur war, der wirklich mit seinen überdrehten Filmen die deutsche Filmbranche aufgemischt hat. Und das meine ich im positiven Sinn. Das tut dieser Film leider nicht mehr. Dann kommen wir zum nächsten. Der ist nicht, hatte nicht ein Buch als Vorlage, sondern ein wahres Ereignis. Es geht in 7 Tage von Entebbe um die Entführung einer Air France-Maschine, eines Flugzeugs, das auf dem Weg war, damals 1976 von Paris nach Tel Aviv. Aviv. Diesen Film hat der aus Brasilien stammende Regisseur José Padilla gedreht. Was hat den denn nun an diesem Thema gereizt? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also dieser Regisseur sucht seine Stoffe gerne in der Realität, hat ja auch mal den Goldenen Bären gewonnen 2007. Da ging es um eine korrupte Polizei in den Favelas und ich habe mich mehr gefragt, geht es ihm wirklich darum, die Machenschaften der Polizei zu zeigen oder eben effektvolle Action? Und hier habe ich mich das auch die ganze Zeit gefragt. Also der Film, das wird alles so brav abgehandelt. Was zeigt er mir da eigentlich? Also ich sehe die Entführung, dann das Aufdanken, dann das Ultimatum, dann wie die Gefangenen aufgeteilt werden in israelische, nicht israelische, dann wieder Verhandlungen und so weiter. Aber diese politische Relevanz des Stoffes kommt gar nicht zum Vorschein. Ich meine, gut, der Film ist solide gedreht, das ist ein guter Handwerker. Man kriegt die Enge im Flughafen mit, die Hitze und alles, die Klaustrophobie. Aber trotzdem frage ich mich die ganze Zeit, warum hat er diesen Stoff genommen? Und ich fand das fast auch schon ein bisschen ausbeuterisch. Was hätte man denn besser machen können? Ich meine, sagen, er zeigt ja schon, was damals passiert ist. Ja, man hätte vielleicht einfach mal bei der israelischen Regierung bleiben können. Das wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Und sich da weiter mit auseinanderzusetzen, ist diese militärische Aktion gerechtfertigt gewesen, hätte man doch vielleicht mit den Palästinensern verhandeln sollen. Oder bei den Terroristen, das waren ja zwei Deutsche und zwei Palästinenser, die sich natürlich auch untereinander gestritten haben. Und Wilfried Böse wird von Daniel Brühl gespielt, der dann auch immer noch sagt, dass er so Bomben in das Bewusstsein der Deutschen legen will. Und der palästinensische Kollege schüttelt dann nur noch den Kopf. Als dein Volk sie abgeschlachtet hat, blieb den Überlebenden gar nichts. Sie brachten den Tod mit nach Palästina. Was man ihnen angetan hat, tun sie uns an, obwohl ich ihnen nichts getan habe. Im Gegensatz zu euch. Du bist hier, weil du dein Land hast. Ich bin hier, weil ich meins liebe. Ein Ausschnitt aus dem Film 7 Tage in Entebbe. Beides so Filme, Frau Liebeke, wo ich denke, da muss man sich jetzt selbst überlegen, welchen will ich sehen und will ich einen. Aber ich danke Ihnen trotzdem. 7 Tage in Entebbe und herrliche Zeiten, hat uns Anke Liebeke vorgestellt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.